Monsieur Nicolas Sarkozy, dessen Wahlkampf er finanziert hat, drückt ihm innig die Hand. Bonsoir, mon colonel. Et un grand merci. Man nimmt Platz. That a spoonful of sugar helps the medicine go down. Der Colonel lächelt. Er ist zurückgekehrt in den Schoß der Weltgemeinschaft. Er hat in der UNO mit dem Messer seiner beduinischen Vorfahren We are back in den Tisch geritzt. Jetzt schließt er die Augen und genießt das große Drama. Die Granden betrachten ihn. Sie sind fröhlich. Sie zwinkern einander zu. Vorhin am Flughafen, als sie locker beieinander standen und auf die Maschine aus Libyen warteten, haben sie beschlossen, ein Jahr noch. Und dann ist Schluss mit dem Colonel. So, Gaddafi dead, two of his sons killed as well. What next, Caroline? Den Ausbruch des unaussprechlichen isländischen Vulkans, ich will es versuchen, aber ich kann für nichts garantieren. Eyjafjallajökull. Nehmen Sie als Wink des Schicksals und als willkommenen Anlass, 3 Tage lang den internationalen Luftraum über Europa zu sperren, um die Aufmarschpläne der NATO-Luftflotte ungestört entwerfen, die Attacke gegen Gaddafi trainieren und simulieren zu können. Wie gesagt, das war im Frühling 2010. Heute, 2,5 Jahre später, ist der Colonel bereits seit einem Jahr tot. In Libyen wurden freie Wahlen durchgepeitscht. Und ich sitze in einem Flugzeug Richtung Tripolis. Raketen ziehen an uns vorüber. Kampfflugzeuge, die den Abtransport der unermesslichen Reichtümer und Schätze der libyschen Wüste nach Frankreich, England und in die USA überwachen. Auf einem dieser Jets ein riesiges Graffiti. Fuck Irak. Vielleicht muss ich noch sagen, ich habe einen Auftrag angenommen. Gaddafi. Den Auftrag zu einem Porträt des grausamen Tyrannen von Krog und Pechinka, des verrückten Diktators Muammar al-Gaddafi. Kapitel 1: Eine Reise nach Tripolis. Ich checke ein im Hotel Rixos. In der Lounge des Hotels höre ich ein Wort, das ich kenne, seit ich 12 bin: Bakschisch. Ich muss mich nackt ausziehen vor den Mittelsleuten, die mich an einen geheimen Ort bringen werden, zu Personen, die mit dem Colonel befreundet waren und hohe Ämter innehatten. Ich werde abgetastet nach Waffen, nach Polonium-Tee. Ich erhalte neue Kleider, eine Augenbinde und ich werde in ein großes amerikanisches Auto gesetzt. Man bietet mir Getränke an, Konfekt. Das Auto scheint auf Schienen zu rollen. Durch die Luft zu gleiten. Mein Gefühl sagt mir, es ist ein fliegender Teppich. Als man mir nach der Landung irgendwo hoch oben in den Bergen, in den Wolken die Augenbinde abnimmt, sehe ich eine Oase. Kapitel 2. Einen Garten von solcher Schönheit. Der Garten der Jungfrauen. Und ich trat ein und sah mich in einem Garten, in dem vielerlei Arten von grünen Bäumen standen. Ich war auf vieles gefasst, aber nicht auf den Garten der Jungfrau. Ich sah Aprikosen, deren Schönheit das Auge entzückten, wie geglätteter Saphir. Als ich mich anschicke einzutreten, gibt man mir durch Zeichen und Gesten zu verstehen, dass ich an der Tür stehen zu bleiben, dass ich still zu sein habe. Einen hohen Palmhain sah ich. Dann bringt mir ein Polster. Und einen Bach. Und stellt mir ein Glas Wasser auf ein kleines Tischchen. Klarer als das Wasser aus der Quelle zu Fatima. Ein Windhauch strich über all die duftenden Blumen. Hätten wir dein Kommen geahnt, sagt das Mädchen. Wir hätten das Blut des Herzens und das Schwarz der Augen freudig hingebreitet. Ich muss sie bitten, sich ein wenig zu gedulden. Der Colonel arbeitet an der Rede, die er in ein paar Tagen vor der UNO hält, über den Zustand seines Landes nach der Zerstörung durch die Nacht. Der Colonel? Ja. Horchen Sie doch. Der Colonel ist nicht tot? Wer behauptet denn sowas? Die Presse der ganzen Welt. Ja, eben. Die Presse der ganzen Welt. Und die gehört wem? Und die arbeitet für wen? Ich setze mich und werfe einen scheuen Blick auf all die nackten Mädchen, die in diesem herrlichen Garten herumspazieren, als wären sie im Paradies. Und die gehören wem? Und die arbeiten für wen? Und dann Colonel Gaddafi selbst. Er sieht aus wie ein Engel. Er spricht wie ein Engel. Ich strecke ihm ein Mikrofon entgegen. Was wollen Sie denn mit dem Ding da? Ich habe den Auftrag für ein Porträt anlässlich Ihres Todestages. Sie wollen also eine kleine Nachtmusik senden in Ihrem kleinen Staatsradio. In Memoriam Muammar al-Gaddafi. Der Colonel winkt eines der Mädchen herbei. Bringst du uns das große Geschenk? Das Mädchen verneigt sich, entschwebt, nur um im nächsten Moment wieder neben uns zu stehen, eine kleine hölzerne Truhe in der Hand. Der Colonel öffnet diese Truhe und entnimmt ihr einen goldenen Stab, ein Zepter. Unser Prophet hat damals im Jahr 620 seine großen, seine berühmten Reden in dieses Mikrofon gesprochen. Das ist ein Mikrofon? Wir können dann gerne ins Archiv gehen, dort können Sie diese Reden hören. Aber auch alles, was seit damals aufgezeichnet worden ist. Ich nehme das Zepter zur Hand. Hat man Ihnen nicht gesagt, dass wir die Kultur erfunden haben? Sofort beginnt es, mir Wörter zu entlocken, mir Wörter zu diktieren. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Ihnen eine der größten Persönlichkeiten der internationalen Politik, die schillerndste Figur im Kampf um ein menschenwürdiges Dasein auf diesem Planeten präsentieren zu dürfen. Muammar al-Gaddafi. Kapitel 3. Das große Archiv. Ein Saal. Ein Konzertsaal. Der Boden mit Safran bestreut. Lampen aus Gold. Mit Blumen, die den Duft von Moschus und Ambra verbreiten. Der Colonel stellt sich vor einen riesigen Tisch und dieser Tisch erinnert mich an einen überdimensionierten Monitor, auf dem tausende bunter, würde man sagen, Pixel flimmern. Als er den Tonmeister bittet, doch einmal für ihn den großen Tisch einzuschalten, da formieren sich die bunten Pixel zu einem riesigen Porträt des Colonel. Danke, Meister. Aber bitte. Wollen Sie? Was denn? Eins der bunten Felder berühren. Das ist ein Touchscreen. Los, wählen Sie eine Farbe. Rot, sage ich. Oh, die Farbe des Krieges. Finden Sie, das ist nicht gut für den Anfang? Aber ja, warum nicht? Ich bin als Krieger geboren und ich werde als Krieger sterben eines Tages. Er lächelt mich an. Los, drücken Sie. Oh, ich sehe, Sie möchten etwas mehr Gegenwart. Sie erkennen die Stimme? Carla Bruni. Mein Geheimdienst hat eine kleine Auseinandersetzung mitgeschnitten. In den Gemächern des Elysee-Palastes. Sie erinnern sich? Carla Bruni hat auf die Frage, warum sie sich ausgerechnet in diesen Langweiler verliebt hat, gesagt: Ich wollte immer einen Mann, der über Atomwaffen verfügt. Marilyn wollte auftreten auf einem Zerstörer. Ich möchte einen Mann als Zerstörer. Und sie bekommt ihn, den Mann als Zerstörer, den kleinen Napoleon. Aber sie fühlt sich nicht wohl in seinem Schlafzimmer. Und sie nimmt immer wieder, vielleicht sogar lieber, die Gitarre zur Hand und denkt dabei an Mick Jagger, der ihr diesen Song geschenkt hatte, zu ihrem 13. Geburtstag. Und da platzt dem kleinen Napoleon der Kragen und er schreit sie an: Was ist das schon, ein Song? Ich schenke dir zum Geburtstag einen Krieg! Écoute-moi, Carla. Tu Du wolltest einen Mann, der die Banlieue säubert, sagt. Du wolltest einen Mann, der sich einen Dreck schert um die Genfer Konvention. Einen Mann, der die Gewerkschaften in den Arsch schreit. Ich habe Madame Betancourt abgezockt für unsere Hochzeit. Ich habe Brad Pitt einfliegen lassen, dass er mit dir eine Rumba tanzt. Aber ich ertrage es nicht, wenn du an Mick Jagger denkst. Bring mir den Kopf. Von Gaddafi, d'accord, sagt sie. Je t'apporterai la tête de Gaddafi. And there's more that keep walking by, and one of them has a weapon. Roger, receive, Carter. Yeah, I'll drop you, okay. See all those people standing down there. Die Füsilierung des US-Generalstabschef Admiral Mike Mullen. Kapitel 4. Drei Gründe und ein Vorwand für eine Intervention. Gut, es gibt Spekulationen, warum diese NATO-Intervention. Ah, er sagt Intervention. War es denn keine Intervention? Doch, doch, aber ich bin erstaunt, dass sich das bis in das ferne Wien herumgesprochen hat. Also, es gibt Spekulationen, warum diese NATO-Intervention. Und da ist gleich einmal dieses Statement zum Beispiel von Cameron. Diese humanitäre Aktion war notwendig to protect Aktion the civilians. We must not tolerate this regime using military force against its own people. And our resolve is clear. The people of Libya must be protected. Wie jetzt in Syrien. Ja. Sie schicken dir bewaffnete Söldner ins Haus. Und wenn du das tust, was du vor deiner Nationalversammlung geschworen hast, dass du das eigene Volk schützen wirst gegen Verbrecher und Raubritter? Wenn du also gegen dieses hochbezahlte Pack vorgehst, gegen diese Söldner, dann sagen sie, er ermordet die eigenen Leute, das eigene Volk. Aber warum sollte ich denn das eigene Volk ermorden? Ich habe Ende 2010 den Amnesty International Preis zugesprochen bekommen. Dazu kommen wir gleich, mon Colonel. Und dann, aber das wissen Sie sicher alles, Sie haben sich ja vorbereitet, gibt es diese Weltbankstudie, die mir bescheinigt, dass Libyen das am meisten entwickelste Land ganz Afrikas ist. Lassen Sie mich kurz die Gründe aufzählen für die Intervention. Bitte. Eins, das Öl. Ganz sicher. Ganz sicher. Und dann gibt es da noch den zweiten Grund. Ja, das Gold. Ja. It's one of these things that you have to plan almost in secret, because as soon as you say you're going to change over from the dollar to the something else, you're going to be targeted. Viele Kommentatoren sind überzeugt, die Intervention geschah hauptsächlich aufgrund von Gaddafis Plan, eine neue Währung einzuführen, den Golddinar. Damit sollten in Hinkunft die Ölgeschäfte bezahlt werden. Und das hätte den amerikanischen Dollar in den Abgrund gestürzt. Und dann gibt's noch Grund Nummer drei. Und der wäre? The Great Man-Made River. The Great Mad Man River. Man-Made, nicht Mad Man. Ah, sorry. Kommen Sie. Herrlich, diese Wüste. Meine libysche Wüste. Aber das ist nur die Oberfläche. Tief unten ist ein Reservoir. Schalten Sie bitte das Geräusch weg. Danke. Ich sagte, tief unter der Erdoberfläche ist ein Reservoir an eiszeitlichem Wasser, das so groß ist, so unvorstellbar groß, dass wir... Meine Experten haben das ausgerechnet, dass wir Wasser haben für 4.500 Jahre. Und zwar nicht nur in Libyen, auch in den umliegenden Ländern. Und das heißt, die Sahara wird blühen. Target! Fire! Oh! Am 22. Juli 2011 wurde dieses achte Weltwunder von der NATO zerstört. Die Füsilierung des NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld. Ungefähr 10 Tage nach 9/11 ging ich durchs Pentagon, sagt der pensionierte Vier-Sterne-General Wesley Clark. One of the generals called me and he said, "Sir, you gotta come in. You gotta come in and talk to me a second." Einer meiner früheren Generäle sagte, "Sir, Sie müssen zu mir reinkommen. Ich will kurz mit Ihnen sprechen." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." Wir haben eine Entscheidung getroffen, sagte er. Wir beginnen einen Krieg mit dem Irak. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." Das war der 20. September. So, I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" Er sagte, "Ich schätze, Sie wissen einfach nicht, was Sie sonst tun sollen." Sie haben einfach die Entscheidung getroffen, Krieg zu führen. And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." Er sagte, "Ich schätze mal, es ist so, dass wir nicht wissen, was wir wegen der Terroristen machen sollen. Aber wir haben ein gutes Militär und wir können Regierungen stürzen." So I came back to see him a few weeks later. Ich kam einige Wochen später wieder zu ihm. We bombing in Afghanistan. Da bombardierten wir bereits Afghanistan. Und ich sagte, "Werden wir immer noch Krieg führen gegen den Irak?" Und er sagte, "Oh, es ist schlimmer als das." Er griff unter seinen Schreibtisch, zog ein Blatt Papier hervor und sagte, "Ich habe das gerade vom Büro Rumsfeld bekommen. Das ist ein Memo. Und es beschreibt, wie wir 7 Länder ausschalten innerhalb von 5 Jahren. Angefangen mit dem Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und schlussendlich den Iran." Kapitel 5 Armageddon. Auf dem Rückflug von unserem kleinen Ausflug in die libysche Wüste, zu den Quellen des längsten künstlichen Flusses, kommen wir vorbei an einer riesigen Oase mit Bergen und Flüssen, kleinen Städtchen. Das ist Swiss Miniatur. Ein Modell der Schweiz. Hier in der Wüste. Im Verhältnis 1:1. Der Colonel gibt mir seinen Feldstecher. Ich sehe Kühe auf den Weiden, sehe Senner, Käsereien, Schokoladenfabriken, Goldtransporte. Ganz Spanien scheint sein Gold und Silber über die Pyrenäen Richtung Genf zu bringen. Warum dieses Modell? Aus Deutschland werden Tonnen von Euro hierher geschleppt. Das will ich Ihnen erzählen, wenn wir nah genug sind. Ich sehe Genf unter uns. Da. Sehen Sie das Hotel President Wilson? Wir steuern direkt darauf zu. Es gilt als das teuerste Hotel weltweit. Mein Sohn Hannibal hatte dort 10 Suiten angemietet. Wir umfliegen das Hotel. Und in einer dieser Suiten hatte er eine kleine Debatte mit seiner Hausangestellten. Die Leute laufen auf den Straßen zusammen und schauen auf die kleine Cessna, die da um das Hotel kreist. Eine Nichtigkeit. Aufgebauscht zu einem großen Drama. Und warum? Weil diese Person in der Schweiz bleiben wollte. Sie hat geschrien, sich auf den Boden gewälzt. Und damit den Hotelmanager herbeigelockt. Man trommelt an die Tür, Hannibal öffnet nicht. Der Hotelmanager ruft die Polizei und 25 Leute der Antiterroreinheit stürmen die Suite, brechen die Tür auf. Und mein Sohn wird verhaftet, in Handschellen abtransportiert. Ein Bild, das bei meinem Enkelkind ein Trauma auslöst. Der eigene Vater wie ein Verbrecher abgeführt. Sie verstehen, warum ich die Beziehungen zu diesem Staat abbrechen musste. Musste. auch wenn die Schweiz 75% ihres Ölbedarfs mit unserem Öl deckt. Auch wenn sie alle unsere Bunker gebaut hat und in Schuss hält. Colonel Gaddafi sagte im Jahr 2009, als er vor der UNO die Auflösung der Schweiz beantragte: In der Schweiz wird die Geldwäsche in großem Stil betrieben. Ich zitierte ihren Präsidenten nach Tripolis. Die Schweiz ist kein Staat, verlangte, dass er eine Entschuldigung verlas, sondern eine weltweite Mafia. Ich rufe dazu auf, die Schweiz als Staat aufzulösen. Sie werden sagen, ich habe überreagiert. Aber ich musste Ihnen eine Lektion erteilen, wie man eine solche Schande tilgt. Indem man sich die Stiefel küssen lässt. Es wäre nach der Verlesung der Entschuldigung alles gut gewesen. Aber dann wurden die Polizeifotos veröffentlicht. Und da platzte mir der Kragen. Und ich beschloss, die Schweiz von der Landkarte zu tilgen. Ein Drohnengeschwader, das nach Mars Attack aussieht, nimmt Aufstellung über Swiss Miniatur und beginnt mit dem jüngsten Gericht. Armageddon. Arme Schweiz. Mein Herr, der Wein ist wie der Wind. Wenn er über Düfte weht, so duftet er. Kapitel 6. Doch er stinkt, wenn er über Leichen geht. Träumerei am Nachmittag. Kommen Sie, nehmen Sie Platz mit uns unter dem Feigenbaum. Man reicht mir Orangenschnitten mit zerstoßener Minze. Wollen wir ein bisschen über meine Träume sprechen? Jetzt am Nachmittag. Was sollte man sonst tun im Garten der Jungfrauen? Als Träumen. Man reicht mir einen Kuchen von Zuckerteig. Ich habe und hatte einen Traum, als ich im Jahr 1969 gegen König Idris putschte. Man reicht mir Sherbet aus abgezogenem Wasser der gelben Wasserlinie. Ich hatte den Traum von einem Land, das für alle Bürger Häuser baut. Vermischt mit Moschus in Rosenwasser aufgelöst. Ich wollte, dass in jedem dieser Häuser ein Licht brennen kann. Und das bedeutet Elektrizität. Und ich wollte, dass diese Elektrizität frei ist. Wie? Frei? Dass sie nichts kostet. Freie Elektrizität? Ja. Keiner muss für den Strom bezahlen, den er verbraucht. Weiter im Traum. Ich wollte, dass das Gesundheitssystem frei ist. Kostenlos? Ja. Medizinische Versorgung, die dem Kranken nichts kostet. Eine Krankenversicherung also? Nein! Gratisversorgung. Sie erkennen, zu welcher Filmmusik die NATO-Kampfflugzeuge kommen? Nein. Gandhi. Fusilierung des Chefs des Nationalen Übergangsrates, Abdel Jalil, wird ausgesetzt. Er soll an seiner Schande zugrunde gehen. Da nahm die Dame das Glas und leerte es auf ihrer Schwestern wohl. Und sie tranken, und dabei tanzten sie und lachten und sangen Lieder. Drei der Jungfrauen bringen mich in ein Schlafgemach, das mir den Atem raubt. Der Gast aber begann mit ihnen zu tändeln. Er küsste, biss, streichelte, befühlte und betastete sie. Sie lesen mir die Wünsche von den Augen ab. Es sind Hunderte. Und sie erfüllen sie. Und die eine schob ihm Leckerbissen in den Mund. Ich und die andere schlurfe. Schlug ihn auf die Wange. Nektar. Und er war bei ihnen in der höchsten Wonne. Ich wie wenn spüre er im Paradiese bei den schwarzäugigen Jungfrauen die Geburt der säße. Kräfte. Lehne mich zurück und lasse die Mädchen als Geburtshelferinnen der Lüste. Und sie sagten, ganz nach Belieben, nimm mit dir, welche von uns du wünschest. Und ich schließe die Augen, auf dass sie dein Lager teile. Und ach, dachte er. Keine Ahnung, was mich plötzlich davon abhält, mich voll und ganz auf dieses Wunderwerk der Liebeskünste in meinen Armen zu konzentrieren. Das Mädchen spürt, dass ich unkonzentriert bin und es unterbricht seine Liebkosungen und schaut mich fragend an. Weißt du, was ich gerne hätte? Ich höre und gehorche. Ich hätte gern, dass du mich ins Archiv bringst. Jetzt? Ich muss die Stimme des Propheten hören. Ach ja? الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز. Da tritt ein Bote ins Archiv. Sir, der Colonel wünscht Sie auf der Terrasse zu sehen. Jetzt, sagt er. Kapitel 7. Die Terrasse hinaus aufs Mittelmeer. Ich komme auf die Terrasse. Eine Terrasse mit Blick auf das Mittelmeer, mit Blick auf Europa. Vom Flughafen Charles de Gaulle startet ein Hubschrauber. Der Colonel zeigt ihn mir. Meine Geheimdienstgeneräle melden mir eben die Gefangennahme von Petit Napoleon. Ich habe vor Jahrzehnten bei einem Besuch in Prag auf einem Flohmarkt 15 Kisten unbekannten Inhalts gekauft. Und ich habe diese Kisten hierher in meinen Keller transportieren lassen. Und was war in diesen Kisten? In diesen Kisten war die Maschine, die Kafka in seiner Strafkolonie beschrieben hat. Wir haben sie aufgebaut und in Schuss gebracht. Und wir werden den kleinen Napoleon bitten, sich nackt und bleich, wie er nun einmal ist, mit diesen kleinen fetten Hüften, die er unter Nobelanzügen zu verstecken sucht, in das Bett dieser Maschine zu legen. Sie dürfen dann seine Schreie aufnehmen mit ihrem Reportermikrofon. Berlusconi? Ja, da liegt eines seiner Kriegsschiffe. Sehen Sie? Getarnt als Yacht. Der Colonel reicht mir den Operngucker. Und tatsächlich, direkt unter der Brüstung der Terrasse ankert eine Yacht mit Namen Ruby Rubakuori. Ich sehe den Medienzarewitsch an Deck seines Zerstörers. Sehe Madonna liegen in einer Hängematte. Sehe Lady Gaga an einem Pool. Mit nichts außer einer kleinen Muschel vor ihrer Schar. Man tanzt Cha-Cha-Cha. In den Tiefen dieser Yacht werden junge afrikanische Mädchen mit Kokain und Peitschenhieben vorbereitet auf die libysche Nacht. Beta-Sklaven werden eingeflogen, männlich und weiblich, die die Herren ablenken sollen von den grausamen Gedanken der Zerstörung. Diese kleinen afrikanischen Mädchen sollen nicht ablenken. Sie sind der lebendige, zumindest zu Beginn der Party, der lebendige Beweis, dass man tun und lassen kann, was man will. Auf dieser Welt der Luxusjachten, auf diesen schwankenden und leise vor sich hin wiegenden Inseln. Und warum haben Sie sie nicht bombardiert, diese Yachten? Warum haben Sie die falschen Wahlkämpfe finanziert? Ja, übrigens, warum haben Sie all diese Waffen gekauft, wenn Sie sie dann doch nicht einsetzen wollten? Sie haben doch begriffen, dass man sie bescheißt, dass man sie fertig machen, dass man sie abknallen will, dass man ihnen, ja, den Arsch aufreißen wird. Ein Lady Gaga-Konzert wird angekündigt auf der Yacht. Lady Gaga! Das Heer der Söldner im Dienste der NATO, von Murdoch und Co. gerne Rebellen genannt, strömt in den Hafen von Misrata, um etwas von den Brosamen des Konzertes, dieses 5-O'Clock-Tea-Konzerts, das zu Ehren der englischen Königin, der Spinne im Zentrum des weltweiten Finanznetzes, gegeben wird, aufzulesen vom Treibsand. Die Rhythmen zucken wie Missiles am Horizont. Die Melodie-Hautfetzen werden angeschwemmt am Ufer und liegen zwischen den Bergen von Müll, Plastik und Scheiße und verdecken die Körper der gelünchten, regimetreuen Soldaten. So tonight is proof to all of you that you can be whoever you want to be. Dazwischen Patronenhülse mit der Aufschrift Depleted Uranium. Verboten werden sie sagen. wie die ganze Intervention. Als ich aufblicke von der Yacht und von den Hängebrüsten der Lady Gaga und von der malträtierten Glatze des Cavaliere, der vor kurzem ersetzt wurde mit einem Goldmann und Sachsmann, da sehe ich, dass ganz in der Nähe eine neue Zentralbank gegründet und eröffnet wird, um das ganze Geld legal hinausschaffen zu können aus Libyen. Und der chinesische Kaiser und der russische Zar stehen mit offenem Mund am Rande des Abgrundes und... Anyway, sagt der Colonel bitter. Anyway. Die Libyer werden die Peitschenhiebe des Kapitals spüren. Und sie werden sich zurücksehnen nach meiner strengen Hand. Kapitel 8. Abstieg in die Tiefgarage. Als ich den Colonel frage, bezüglich der Berichte über grausame Folter in seinen Gefängnissen, da lächelt er und bittet mich, ihm zu folgen. Kommen Sie mit in eine meiner Tiefgaragen. Ein Tarnname. Sie werden es als Folterkeller bezeichnen, wie Sie es gelesen haben in Ihren Propagandablättern. In einer meiner tiefsten Tiefgaragen sitzt eine MI6-Agentin, die beteiligt war an der Planung von zig, ich sage zig, Mordversuchen an mir. Autobomben, abgeschossene Flugzeuge etc. Wir lieferten uns da durch die Jahre ein kleines Match, Castro und ich. Und es wird nicht gut ausgehen für ihn, denn er wird in seinem Bett sterben, zerfressen von Krebs und Gedächtnisschwund. Ich hingegen, ich werde auf dem Schlachtfeld sterben. Ja, morgen in der Früh. Am frühen Morgen des 20. Oktober 2011. Ah ja, hat Murdoch das schon veröffentlicht? Mit Foto? Kann ich sehen? Es gibt nur ein Handyvideo. Sehr schlechte Qualität. Wie immer. The last moments are surely one of the most villainous. Es gelang meinen Leuten, diese MI6-Agentin zu verhaften. Und sie hat mir schließlich alles verraten. Freiwillig? Also hören Sie, das ist ein weiblicher James Bond. Und der spricht freiwillig? Unter der Folter also. Der libysche Geheimdienst hat die Verhörhandbücher des CIA studiert. Und dann hat man sich penibelst an diesen neuen Standard gehalten, der in Guantanamo präsentiert worden ist. Man hat dieselbe Methode angewendet. Diese Methode der Zerrüttung und Zertrümmerung der Person durch die avancierteste Musik der großen Musikstudios. Ganz wie es in den Memoranden des Pentagon gefordert wurde. Würden Sie uns das mal vorspielen, Meister? Sie wissen, dass der Frontman dieser Band stolz war, als er hörte, dass man sein Geschrei dazu verwendet, Leute zu Schrott zu machen, zu Gemüse, zu Brei. James Hetfield. Ja. There's a part of me that thinks that's kind of proud that, hey, they've chosen Metallica as something that's it's going to affect them. And that's what I want our music to do. I want it to affect people. But it does harm to the people. How does it harm them, though? Torture through music. Man hat auch die schönen Methoden angewendet, die in Abu Ghraib präsentiert worden sind. Also alles am höchsten zivilisatorischen Stand. Waterboarding etc. Wir kommen also an in des Colonels tiefster Tiefgarage. Und der Colonel zeigt mir voller Stolz eine maßstabgetreue 1:1 Nachbildung des Gefängnisses von Abu Ghraib zuerst und des Foltergefängnisses von Guantanamo jetzt. Wir treten ein. Die MI6-Agentin erhebt sich. Kniet nieder vor dem Colonel und küsst seine Hand. Please. Dann rutscht sie auf ihren Knien zu mir und will auch meine Hand küssen, aber ich ziehe sie zurück. Gönnen Sie ihr doch diese kleine Freude. Please let me hold. Seien Sie nicht grausam zu diesem verwirrten Mädchen, das auf dem Weg der Heilung ist. Colonel Gaddafi setzt sich. Und die Agentin setzt sich zu seinen Füßen auf den Teppich. I feel happy. Erzählst du dem Reporter aus dem großen ehemaligen Kaiserreich, was du mir antun wolltest? Was mir deine Organisation antun wollte? Die Agentin schüttelt den Kopf. Du musst dich nicht schämen. Du wolltest mir ja nur das Leben nehmen. In London? Ja. Die Autobombe? Ja, die Autobombe. Da hatten wir einen großen Schlitten präpariert. Aber der Colonel stieg nicht ein in diesen großen Schlitten. Aber die Bombe ging hoch. Ja, ja. Und es gab wie viele Verletzte? Tote und Verletzte. Und weiter? Das Flugzeug? Auch? Ja, das Flugzeug auch. Über Sizilien? Ja. Von wem abgeschossen? Ja, alles. Komm, sprich. Abgeschossen vom amerikanischen Geheimdienst. Und wer war wieder nicht im Flugzeug? Mein Colonel. Und weiter? Kannst du uns sagen, wie das Ganze geplant war? Eine Truppenübung im Mittelmeer und eine Missile. Und weitere deiner Taten? Aber erzähl uns kurz mal, was gelungen ist. Der Anschlag in New York? Ja. 9-11? Ja. Wir hatten Informationen über Flugzeuge, die gekapert werden sollten. Und dann haben wir mit dem Besitzer gesprochen, Larry Silverstein. Und der gab sein Okay, dass wir eine Woche Sicherheitscheck machen konnten. Und in dieser Zeit brachten wir diesen Sprengstoff an, Thermite. Und das war's. Könnte man denn so einen Sprengstoff in einer Höhle von, sagen wir, Afghanistan herstellen? Soll ich ernst antworten, mein Colonel? Ich bitte darum. Es gibt keine Höhlen in Afghanistan. Die Füsilierung des Kriegsverbrechers Barack Obama. In Abwesenheit. Kapitel 9. In der Strafkolonie. Ich dachte, Le Petit Napoleon wird herumschreien. Ich dachte, er wird den Colonel beschimpfen, wie er die Leute aus den Banlieues beschimpft hatte, als Abschaum, den man von den Straßen wegspritzen muss mit einem Kercher. Erinnern Sie sich, wie Kafka den Gefangenen porträtiert? Als hätte er schon an Sarkozy gedacht. Übrigens sah der Verurteilte so hündisch ergeben aus, dass es den Anschein hatte, als könnte man ihn frei auf den Abhängen herumlaufen lassen und müsse bei Beginn der Exekution nur pfeifen, damit er käme. Bonjour. Monsieur Sarkozy. Ich weiß nicht, sagte der Offizier, ob Ihnen der Kommandant den Apparat schon erklärt hat. Dieser Apparat, sagte er und fasste eine Kurbelstange, auf die er sich stützte, besteht, wie Sie sehen, aus drei Teilen. Der untere heißt das Bett. Der obere heißt der Zeichner. Und hier der mittlere schwebende Teil heißt die Egge. Die Egge? Ja, die Egge. Eines der Zahnräder im Zeichner ist leider stark abgeschliffen. Es kreischt sehr, wenn es im Gang ist. Also hier ist das Bett, wie ich sagte. Es ist ganz und gar mit einer Watteschicht bedeckt. Auf diese Watte wird der Verurteilte bäuchlings gelegt, natürlich nackt. Hier sind für die Hände, hier für die Füße, hier für den Hals Riemen, um ihn festzuschnallen. Hier am Kopfende des Bettes, wo der Mann, wie ich gesagt habe, zuerst mit dem Gesicht aufliegt, ist dieser kleine Filzstumpf, der leicht so reguliert werden kann, dass er dem Mann gerade in den Mund dringt. Er hat den Zweck am Schreien und am Zerbeißen der Zunge zu hindern. Aber natürlich müssen Sie den Filz aufnehmen, Monsieur, da Ihnen sonst durch den Halsriemen das Genick gebrochen wird. Das ist Watte? Sobald der Mann festgeschnallt ist, sagte der Offizier, wird das Bett in Bewegung gesetzt. Es zittert in winzigen, sehr schnellen Zuckungen, gleichzeitig seitlich, wie auch auf und ab. Dieser Egge aber ist die eigentliche Ausführung des Urteils überlassen. Wie lautet denn das Urteil? Der Colonel zieht eine kleine Ledermappe hervor. Dem Verurteilten wird das Gebot, das er übertreten hat, mit der Egge auf den Leib geschrieben. Monsieur Nicolas Sarkozy wird auf den Leib geschrieben: Action humanitaire. Kapitel 10. Die weißen Fahnen von Sirte. Sehen Sie? Bin das ich im dritten Jeep? Er. Wir stehen auf einem der Wehrtürme des Gartens und schauen durch das große Zielfernrohr hinunter auf die Stadt Sirk. Und ich habe weiß geflaggt? Ja, so sieht es jedenfalls aus. Ja, ich erinnere mich. Der Höllenlärm des NATO-Beschusses meiner Heimatstadt. Der Lärm war einfach nicht mehr auszuhalten. Und da sagte ich zu meinem Sohn, verabredet, dass wir aufgeben? Ja. Er schaute mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Und das hatte ich auch. Aber die werden sich niemals an eine solche Operation White Flag halten, sagte er. Aber ja, ich habe vor ein paar Tagen telefoniert mit meinem kleinen Bruder in Washington. Und Obama sagte mir freies Geleit zu, wenn wir uns ergeben. Said schüttelte den Kopf. Geh und häng weiße Tücher aus allen Häusern in Sirte. Geh. Geh. Wir fahren besser gleich heute Nacht, sagte er. Nein, nein, denn dann werden sie sagen, wie hätten wir sehen sollen, dass er weiß geflaggt hatte. Es war Nacht. Und sie wissen, wie schwarz die Nächte sind in Afrika. Und sie fuhren also nach Sonnenaufgang aus der weiß geflaggten Stadt Sirte. Fuhren in einem Konvoi aus 1 bis 3 Wagen, so sagt es jedenfalls der Bericht der NATO. Und kein Wort natürlich in Murdochs Imperium von weißen Fahnen. Sie furen in einem Konvoi aus 1 bis 3 Fahrzeugen. Ab wann ist es ein Konvoi? Wir wissen jetzt, auch ein einzelnes Fahrzeug wird von der NATO als ein Konvoi angesehen. Sie wurden von den Aufklärungsdrohnen registriert. Man hatte ja am Telefon die genaue Route verabredet. Und der ganze Konvoi wurde von französischen Bombern aus der Luft in brennenden Staub verwandelt. Ja, ja, ich sehe das. Sehen Sie. Und zwar in der Nähe eines Abflussrohres, sodass sich folgendes Bild ergibt. Die NATO-Luftstreitkräfte bombardieren den Konvoi, der aus 1 bis 3 Fahrzeugen besteht und der weiß beflaggt ist. Diese Leute sind imstande, einem Kamel den Höcker vom Rücken zu schießen. Mit ihren chirurgisch präzisen, bunkerbrechenden Bomben. Und sie dosieren ihren Angriff so, dass Sie, mon Colonel, imstande sind, aus dem brennenden Staub zu kriechen. Ja, ja, ich sehe es. Da renne ich. Diese Leute können nicht nur einem Kamel den Höcker vom Rücken schießen. Sie können auch einem Gaddafi das Gehirn wegpusten. Denn plötzlich, hirnverbrannt, wie man sagt, denke ich, wenn ich mich da verkrieche, in dem Abflussrohr, das mitten in der Wüste wie aus dem Nichts aus einem der Sandhügel auftaucht, dann werde ich Schutz finden vor ihrer Lust an mir, die völlige Belanglosigkeit der Genfer Konvention zu demonstrieren. Kapitel 11. Hollywood in der Wüste. Wir steigen die große Showtreppe hinunter aus dem Garten der Jungfrauen auf das Schlachtfeld. Was sehen wir? Schauspieler im Sold von Hollywood. In diesem Film heißen sie Rebellen. Der Film? Ein Marionettentheater. Der Titel? Rebels Without a Cause, Volume 31. Helden in vorfabrizierten Handyfilmen hecheln nach Glaubwürdigkeit, strotzen vor Authentizität. Product Placement? Toyota-Pickups. Unscharfe, verwackelte Bilder. Ultimative Beweise für das Schlachtfeld. Drehbuchautoren stehen am Set und verkaufen ihre Geschichte 2-mal, 3-mal. Bin Laden in einer Höhle. Saddam Hussein in einem Erdloch. Gaddafi in einem Abflussrohr. Man arbeitet fieberhaft an Assad in einer Krypta. Ahmadinejad in einer Urne. Bush und Blair vor dem Kriegsverbrechertribunal in Kuala Lumpur. Die Szene, die eben gedreht wird, die Gefangennahme. Präsentiert wird der blutige Kopf des Diktators. In seinem Ohr steckt ein Messer. Das Blut ist gleichmäßig verteilt auf dem Kostüm. Der Schauspieler des Diktators ist bereit. Man zerrt ihn aus einem Wagen, man stellt ihn auf die Beine. Action, schreit der Regisseur. Die Schauspieler platzen vor Freude. Sie feuern aus billigen Kalaschnikow-Imitaten Salven in die Luft. Sie filmen sich beim Telefonieren mit dem Agenten. Sag ihnen, ich will mehr Geld oder ich verrate, dass alles gestellt, dass alles ein Fake ist. Der Diktator-Schauspieler steht unter Drogen. Er schreibt einen Abschiedsbrief in die Luft. Dann dreht man ihn um, dass man seinen Rücken sehen kann. Eine verwackelte Annäherung an die Hand, die ihm ein Messer in das Arschloch stößt. Ja, ja. Gaddafi hat genug gesehen. Er wendet sich ab. Action humanitaire. Und dann die Kameraleute. Sie liegen auf Knien vor uns. Glaub mir, schreien sie. Ich will nicht filmen, ich will foltern, ich will töten. Denn das ist es, was sie uns versprochen haben, als sie uns anheuerten. Sie sagten, du darfst diese paar Tage, Wochen, vielleicht Monate alles tun, was du bisher nur im Fernsehen gesehen hast. Vor allem töten. Alles. Hunde und Hühner, Schafe, Kühe, Mädchen, alte Männer, dass ihnen die Kehlen durchschneiden, ihre Eingeweide herausreißen, tanzen auf ihren Brüsten. Wir werden dich nicht richten. Wir werden zusehen. Wir werden es tolerieren. Wir sind nicht interessiert am Blut der Körper. Uns interessieren Gold, Wasser, Öl. Du, der du nichts bist, nur die Waffe, du wirst es uns holen. Du, der du nichts bist, nur die Waffe, wirst ein paar Monate Geld verdienen. Geld, dass du dir eine Frau kaufen kannst, ein Auto, ein Begräbnis. Wenn das Alte aus dem Weg geräumt ist, wenn das Alte zerschossen, zu Staub zerfallen, zu Asche verbrannt ist, wenn die neuen Verträge geschlossen sind, wenn das Öl seinen Besitzer gewechselt hat, wenn das Gold abtransportiert, wenn das Wasser in Flaschen gefüllt ist, werden wir dir das Messer abnehmen, das Gewehr. Du wirst im Staub der Straße liegen, wie früher, und satt fressen, wie früher. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. Der Colonel reicht mir ein paar Blätter Papier. Arabische Schriftzeichen. Ich kann das nicht lesen. Das ist der Brief, mit dem sich die Scheichs der Stämme aus dem Osten Libyens an die Afrikanische Union wenden. In diesem Brief erklären sie, dass der Nationale Übergangsrat nicht vom Volk gewählt, dass er von der NATO ernannt wurde und dass er niemanden repräsentiert. Sie schreiben, wir haben diese Leute nicht gewählt, wir wissen nicht, wer sie sind, wir erkennen sie nicht an. Wir erkennen nur die Regierung an, die wir gewählt haben, und das ist Gaddafi. Wir haben nicht das Gefühl, dass die NATO uns beschützt. Die NATO zerbombt unsere Häuser, Krankenhäuser, Universitäten und Fabriken. Was die NATO macht, ist Völkermord. Das schrieben die Scheichs. Wenn sie uns alle zerstören, können sie an die Macht bringen, wenn sie wollen. Was interessiert sie, wer unser Anführer ist? Es geht sie nichts an. Das ist unsere interne Angelegenheit. Haben wir Sarkozy, Obama oder irgendeinen anderen Präsidenten gewählt? Wir sind kein Volk ohne Mutter und Vater und ohne Wurzeln. Wir sind keine kleinen Kinder. Gaddafi von Krok und Petschinka. Mit André Jung, Thomas Thieme, Jule Böwe, Lilith Stangenberg, Lena Vogt, Jasna Fritzi-Bauer und Klaus Höring. Komposition und Endmix Wolfgang Mitterer. Aufnahme, Schnitt und Regie Petschinka. Eine Produktion der Krok und Petschinka Studios für das Schweizer Radio und Fernsehen und den ORF 2012.